welchen Weg du gehst. Gehst du auf die Erde zu ihren freien Wahlen und machst ein Kreuz bei einer Volkspartei? Kommst du dir vor wie ein verirrtes Schäfchen? Sag doch den Betrag zur Metzgerei. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sie reden so gern von der Arbeiterklasse, doch arbeiten geht, das war hier mir. Sie sagen so gerne, wir Deutsche, wir sollten doch ihre Vorfahren, die sind nicht von hier. Es sag mir, wo du stehst. Es sag mir, wo du stehst. Es sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Es sag mir, wo du stehst. Es sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Komm, sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Welchen Weg du gehst.